Kundgabe 682. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.11.1938. Maßnahmen gegen Schriften. Gottes Schutz. Geistige Gnadensonne. Je inniger dein Herz sich dem Heiland zuwendet, desto näher ist er dir mit seiner Liebe und Gnade. Und nun, mein Kind, folge meinen Worten und gib dich bedingungslos in meine Gewalt. Fürchte nicht die irdischen Maßnahmen, die sich wider die Verbreitung dieser Schriften richten. Bedenke, dass jederzeit dieses Werk unter meinem Schutz steht. Bedenke, dass ich nicht etwas entstehen lasse, um es dann wieder der Vernichtung anheimfallen zu lassen. Es versuchen die Anhänger der Welt zwar, euch in einen Schrecken zu versetzen durch Verfügungen, die in strengster Weise ahnden, wer ihren Geboten zuwiderhandelt. Doch diese werden wirkungslos an euch abprallen, solange nicht mein Wille zulässt, dass ihr davon betroffen werdet. Und ich schütze euch und mein Wort und bemerke hierzu noch Folgendes. Was zu geschehen hat mit den Schriften, werde ich dir kundtun, wenn Gefahr ist für dieselben. Jetzt aber sind sie noch ungefährdet, und so achte nur jederzeit auf die von außen kommenden Bestimmungen. Die Leidenszeit der Menschen wird immer sichtbarer werden, und der Druck durch solche Verfügungen wird nicht zuletzt dazu beitragen. Ich aber segne, die sich inmitten solcher Not und Drangsal zu mir flüchten. Ihnen wird das Los leichter werden, und sie werden an sich selbst erfahren, dass sie geborgen sind am Vaterherzen, das ihnen in heißer Liebe entgegenschlägt. So lasset euch nicht beirren in eurer geistigen Tätigkeit. Beginnet eine jede Arbeit mit Gott, und so werdet ihr diese auch ausführen mit Gottes Hilfe. Denn wer mich ruft, hat keine Fehlbitte getan, so er sich vollgläubig mir anvertraut. Ich warte nur auf euren Ruf, um euch beistehen zu können. Und wer anders sollte euch wohl Hilfe geben können als ich, euer Vater von Ewigkeit her? Die Sonne habe ich noch jederzeit über euch scheinen lassen und Gerechte wie Ungerechte in ihrem Schein wandeln lassen. Ich will auch in Not und Trübsal eure geistige Sonne sein, an deren wärmenden Strahlen ihr genesen sollt von allem, was euch drückt. Aller Widerstand wird gebrochen sein für ewig, so ich euch nur einmal mit meiner Liebe und Gnade bedenke. Denn ihr werdet dann wahrlich nichts anderes mehr verlangen, als ewig in meiner Gnadensonne zu weilen. Nur lasset euch nicht von der rechten Bahn werfen, so ihr sie einmal betreten habt. Müsset ihr auch ringen, so wird doch euer Lohn dereinst doppelt groß sein, und es wird euch meine Liebe beglücken bis in alle Ewigkeit. Amen.